Und am Tag, da er ihnen zurufen wird und dann sagt: Wo sind denn meine Teilhaber, die ihr stets angegeben habt?